Die Araber bedrohten uns von allen Seiten. Sie waren unsere Feinde. Sie wollten uns erdrücken, genau wie die Nazis. Alle meine Gespräche mit Bernstein drehten sich darum. Wenn wir diesmal nicht überleben, gehen wir für immer unter. Ich spreche im Plural, denn ich spreche von einer ganzen Kultur. Valerie hat gesagt, Kulturen sind sterblich. Das ist nicht wahr. Die Mächte sind es, die sterben. Wenn auch die Macht wechseln würde, unsere Kultur würde überleben. Denn ich lehrte die Kinder, sie kennen und lieben. Die israelischen Kinder und auch die palästinensischen Kinder, die ich in meiner Klasse hatte. Wir hatten einen Ort gefunden, wo wir Herren waren und keine Sklaven. Die Änderung vollzog sich für mich ganz langsam, unmerklich. Bernstein drängte mir seine Zärtlichkeit reichlich plump auf. Er wusste, wie es um mich stand. Ich hatte dich verlassen, um ihm zu folgen. Er gab plötzlich mit dem an, was er alles gewesen war, seitdem er als junger Mann in der geheimen jüdischen Armee mitgearbeitet hatte, während des britischen Mandats, seine Zugehörigkeit zur Terrorgruppe Irgun und dann seine Auslandsarbeit, um Gelder für Israel zusammenzubringen. Es war Bernstein, der mich daran erinnerte,